Es ist vorbei. Ja, Night of the Pots. Es wird die letzte Night of the Pots sein. Und es wird nie wieder so sein, wie es war. Ja, wir haben uns dazu durchgerungen, dass wir das auf Eis legen, die Night of the Pots Geschichte. Doch was soll jetzt geschehen? Wie wird es mit allen Podcastern weitergehen? Wird das Ende für den Podcast in Deutschland sein? Nein, anscheinend nicht. Am 11.11. im Jahre 2017, ab 13 Uhr, wird es wieder losgehen. Die fünfte Night of the Pot steht in den Startlöchern. Anmeldefrist ist bis zum 4. November, wo sich alle Podcaster, die wollen, anmelden können. Vorausgesetzt, es ist genug Platz im Terminplan. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf raucherbalkon.de unter NOTP. Komm auch du und werde ein Teil von Nachmittag of the Pots. Was? Oh, schuldige. Night of the Pots. So, hier ist die Sprechstunde von Night of the Pots. Night of the Pots 5 und es ist Dienstagvormittag. Wir machen diesen Vormittagstermin. Und ihr habt gerade schon ein paar Bröckelchen gehört. Der Uli macht Soundcheck. Dafür ist es nämlich auch da, dass man ein bisschen rumbastelt. Und falls es gelingt, ja, dann werden wir das vielleicht auch senden. Er ist jetzt gerade dabei, ein LAN-Kabel zu holen. Und dann schauen wir mal, ob es da besser ist. Wir haben uns gerade schon ein bisschen unterhalten. Der Uli ist auch dabei, aber ich warte jetzt mal, bis er da ist. Sprechstunde, das war... So, also jetzt... So. Christian? Ja, ich höre dich. Also ich habe jetzt das LAN-Kabel angeschlossen und vielleicht ist es jetzt besser, weil wir haben ja halt so ohnehin ein schlechtes Internet, obwohl wir mitten in der Innenstadt sind und um uns rundherum überall Glasfaserkabel liegt, aber irgendwie kommt hier ganz wenig an und ja, mit WLAN ist es noch schrecklicher, aber vielleicht ist es jetzt ein bisschen erträglicher. Also zumindest verstehe ich jetzt, was du sagst und das ist nicht so abgehackt. Es klingt immer noch sehr zischig und hell, aber das kann auch an diesem Headset liegen. Aber jetzt funktioniert es erst nochmal. Wie macht ihr das dann bei Night of the Pots technisch? Habt ihr dann beide so ein Headset und ein Mischpult oder wie läuft es dann? Also wir haben das recht ganz einfach. Wir haben ein Mikrofon, das hat einen zweiten Eingang. Die Biene bekommt eins und ich habe eins in der Hand, beziehungsweise angesteckt und dann versuchen wir das eigentlich so. Das heißt, wir hören also gar nicht viel im Prinzip nebenbei, sondern wir sprechen einfach so ganz normal miteinander und doch, das war es eigentlich schon. Und den Kopfhörer hast dann nur du auf, also du kannst dann uns Moderatoren hören sozusagen. Ja, genau. So haben wir es bisher gemacht und letztes Mal wollten wir eigentlich aus dem Wohnmobil raussenden. Und du hast ja jetzt gerade gemerkt, die WLAN-Verbindung ist also bei uns extrem schlecht. Und dann sind wir so kurzfristig 2 Minuten vor Beginn der Sendung umgezogen in die Wohnung und haben uns dann provisorisch ein Mikrofongallen gebaut, weil wir nur ein Lavalier-Mikrofon jetzt gerade griffbereit hatten. Und haben uns aus dem Stuhllöffel und einer Stehlampe ein Mikrofonanteil gebaut. Und du hast jetzt ganz normal das aktuelle TeamSpeak 3 offen. Siehst du da rechts unten so eine Wolke und und Verbindungshinweise? Das ist eine Wolke, sehe ich. Steht drauf, das ist klar. Aber sonst eigentlich nichts. Eine Fehlermeldung sehe ich hier drin, aber weitere Daten oder die Art der Verbindung, ob die gut oder schlecht ist, das kann ich nicht erkennen. Weil da gibt es so Werte, hier ist 35 Millisekunden, das ist glaube ich der Ping und oder nee, das ist die Latenz und 1,7 ist bei mir jetzt gerade der Ping, das ist eigentlich ein sehr guter Wert. Noch weiter rechts ist so eine Art WLAN-Zeichen, wenn du da mit der Maus drauf gehst, klappt sich auch nochmal so ein Fenster auf mit den Verbindungsdaten, mach das mal. Was ich hier habe. Es gibt schon wieder eine neue Version. Keine Ahnung, wie jetzt mal die Fehlermeldung an, was da kommt. Also da müsste was stehen von Verbindungsqualität. Die ist nur grau unterlegt, also. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Ich habe da gar nichts stehen. Ich weiß, was das hier für. Also auch nicht diese Wellen, dieses Wellenzeichen rechts unten. Nein, nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Gar nichts davon. Komisch. Na gut, also da musst du noch basteln. Es kann auch sein, ich weiß nicht, am Headset kann es eigentlich nicht liegen. Ich weiß nicht, ob ich bei dir irgendwas sehen kann. Verbindungsinformationen. Ah, warte mal, jetzt habe ich deine Verbindungsinformationen, ja. Ja, das ist nicht so toll. Das ist genau genommen gruselig. Paketverlust 20%, Ping 2863 Millisekunden. Deswegen fallen wir uns auch ins Wort und ich habe hier nur 34 Millisekunden. Aber du bist jetzt mit dem LAN-Kabel drin, sagst du? Ja, wir haben jetzt nämlich LAN-Kabel drin. Wir können uns natürlich auch dann versuchen, über aufzunehmen, einfach über das Smartphone anzuwenden. Und da haben wir dann 4G bzw. LTE und da müsste es eigentlich vermutlich besser funktionieren wie hier bei unserem Festnetztelefon. Hast du zwischenzeitlich das Teamspeak mal ganz ausgemacht und nochmal neu angemacht? Vielleicht springt es dann erst aufs LAN-Kabel, weil die Daten, die ich hier sehe, das kann fast nicht sein. Okay, dann guck ich mal aus. Ich schalte mich gerade mal kurz aus und komme dann gleich wieder. Genau, das hilft nämlich manchmal. So, dann wird der Uli wahrscheinlich gleich verschwinden. Also hier auch der Tipp an alle. Guckt mal rechts unten auf die Verbindungsqualität. Jetzt ist er rausgegangen. Schauen wir mal, ob das besser wird, wenn er reingeht. Denn so einigermaßen verstehen soll, wir brauchen ja jetzt hier nicht Rundfunkqualität, aber verstehen sollte man es schon. Und dafür sind die Sprechstunden da, also nutzt es auch. Der Klaus ist ja fast immer Sonntagabend da. Da hatte ich dann gestern gemeutert und gesagt, oh, da bin ich endlich mal zu Hause und da will ich dann auch im Wohnzimmer bleiben und mich nicht schon wieder ins Podcasterzimmer verziehen. Und dann wollen wir zusammen, was weiß ich, Nachrichten gucken oder Tatort oder sonst irgendwas. Deswegen sind diese Termine schlecht für mich. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Dienstagvormittag Zeit, weil als Musiker ist man halt am Wochenende und abends viel unterwegs, aber am Vormittag hat man mal Zeit. Der Klaus hat mich gleich verhaftet, sagt, ob ich das ernst meine und dann machen wir Sprechstunde. Und jetzt sitze ich hier und quatsche. Nehme das auch auf und wir senden das auch einfach mal. Und ich gucke jetzt gleich mal, ob der Uli wieder kommt und ob sich da was tut. Also wie gesagt, es geht um diese Latenz- und Ping-Werte. Die sollten schon recht niedrig sein, sonst versteht man das nicht. Kann man ja vorher testen. Entweder macht man selber eine Aufnahme oder man nutzt eben diese Sprechstunden. Jetzt tut sich was, jetzt ist der Uli im Flur. Und wahrscheinlich kommt er jetzt gleich runter in den Laucherbalkon. Dauert noch eine Sekunde. Bastelt wahrscheinlich noch irgendwas. Ansonsten auch ohne Sprechstunde natürlich alle gern gesehen, gern gehört. Jetzt ist er im Arbeitszimmer gerutscht. Mal schauen, ob er den Weg noch in den Raucherbalkon findet. Jetzt ist er da. Jetzt schauen wir mal, wie es jetzt tut. Tut sich noch nichts. So. Ist wieder da. Okay. Also ich kann nach wie vor unten keine Felder sehen. Ob es besser geworden ist, weiß ich nicht. Ich vermute eher nein. Nicht wirklich. Ich gucke jetzt gerade mal nochmal wieder nach den Daten. Gesamt. Wo ist denn Bandbreite? Bandbreite. Sprache. Ach, da oben ist der Ping. Ja, das ist jetzt wieder 2458 Millisekunden. Plus minus 400. Und meine Werte sind 34 plus minus 1,5. Ich gehe mal davon aus, dass du mich auch gut verstehst, oder? Ja, muss ich zu wundern. Also ich kann dich wunderbar verstehen, gar kein Problem. Komme ich wunderbar herein, ganz einfach. Und eben schon gehört, wo du noch das Mikrofon aufhattest, dass ich dann wirklich die ganze Zeit später erst bei dir ankomme. Ja, das liegt an dieser großen Latenz. Was für eine Internetverbindung hast du da zu Hause? 2000, 16.000, irgendwas in der Gegend? Also ich weiß, dass wir 16.000 bezahlen, glaube ich auch haben, aber die haben wir vor kurzem Glasfaser neu gelegt und ich weiß, unser Junior, der hat sich jetzt 50.000er Leitung, als Doppelleitung besorgt, also praktisch bei der Spitzwinkel online. Und der kommt also damit super gut zu gut klar. Also bei uns hier unten ist es ganz schlecht. Und vielleicht probieren wir es doch mal aus, indem wir mal das Smartphone dran hängen und über da eine WLAN-Verbindung aufbauen. Ja, kannst du ja mal probieren. Weil so funktioniert es tatsächlich fast nicht. Also falls du da noch einen Test machen willst, gehst halt einfach nochmal raus. Ich quatsch mal hier noch weiter und erzähle ein bisschen was. Und dann sehe ich ja mal, ob das nochmal funktioniert. Ja, genau. Mach was. Bis gleich. Ciao. Ciao. So, ich hoffe, ihr seid noch da und hört zu. Ja, Night of the Pots. Also, ich muss mal gucken auf die Liste. Da sind, Stand heute, 17.10. haben wir noch 3 Slots offen, 15 Uhr und 15.30 Uhr und 17 Uhr. Weiter unten stehen noch Bonus-Slots, die gibt es aber nur, die werden nur freigeschaltet, wenn bis 20 Uhr alles andere voll ist. Ich war ja beim letzten Mal leider nicht dabei, da habe ich Dienst gehabt. Ich habe dann zwar die einzelnen Folgen gehört und da immer so ein bisschen rausgehört, dass es Schwierigkeiten gab, deswegen haben wohl Klaus und Hatti auch so ein bisschen resigniert, weil es nicht durchgehend besetzt war oder weil Leute abgesagt haben, die zugesagt hatten oder sehr kurzfristig dann und auch die ganze Arbeit dann bei denen hängen geblieben ist. Diesmal ist es anders. Wir haben ja 7 Leute, die da mit dabei sind und als Moderatoren und im Hintergrund basteln und tun und machen und eben auch jederzeit mit übernehmen können. Also wenn jetzt jemand da reingeht und sagt, ja, ich kann mal so 10 Minuten was über meinen neuen Podcast erzählen oder einfach nur über mich oder auch als Hörer, wie geht es mir als Hörer mit Podcasts? Ich glaube, sowas, das geht auch jederzeit. Also es ist jetzt nicht zwingend, dass hier nur Podcasts vorgestellt werden müssen. Sobald irgendwie Lücke ist, einer von unseren allesamt erfahrenen Podcastern springt damit rein und schaltet sich mit online und quatscht. Also man braucht nicht Angst haben, dass man irgendwie in ein Loch fällt und nicht mehr weiß, was man sagen muss. Da fällt man sehr weich, da wird man gebettet. Also nichts wie rein. Gerade auch die Neulinge sind ja hier sehr gefragt. Das ist ja auch ein bisschen Sinn der Sache. Immer wieder was Neues zwischen den gut und altbekannten, die ebenfalls sehr gern gesehen sind. Und dann wird das wieder ein wunderbarer Nachmittag. Wer nicht weiß, warum es Night of the Pots war, also die erste war ja wirklich, fing spät abends an und ging dann weit bis in die Nacht, bis früh um 6. Ich glaube, der Reiden war dann früh um 6, der letzte, der dann da noch eine Folge gemacht hat. War schon stark, aber erstens die Zuhörerbeteiligung mitten in der Nacht war sehr dann doch gering. Und diejenigen, die sich da angemeldet haben, ich war ja da auch dabei, die haben dann Wecker gestellt, haben verschlafen ihren Podcast gemacht. War zwar auch eine spannende Geschichte, aber auf Dauer hat man gesagt, naja gut, wir verlegen das doch zu einer christlicheren Tageszeit. Und jetzt haben wir hier aktuell 14 Uhr bis 20.30 Uhr. Also um 20 Uhr beginnt der letzte. Das ist der Info einholen im Rikscha-Andi. Und da ist auch schön, der hat auch gleich geschrieben, das braucht man nämlich auch dringend. Zeitlich kann ich ab 16 Uhr auf Sendung gehen. Diesmal ist es nämlich so, diese Zeitplanung ist nur so ungefähr. Wir versuchen dann notfalls etwas zu schieben, hoffen auch, dass es beim einen oder anderen geht. Wir werden natürlich versuchen, darauf einzugehen, sodass wir doch möglichst lückenlos den ganzen Nachmittag senden können. Dann kann es immer noch passieren, dass irgendwie eine Lücke entsteht. Da springen wir halt dann ein. Aber an sich ist es nicht Sinn der Sache. Wir wollen schon immer alle halbe Stunde einen Podcaster oder mehrere Podcaster haben, was Neues, was Altbekanntes. es haben sich auch Crossover-Podcasts zusammengetan, die gesagt haben, immer wenn Night of the Pods ist, dann gehen wir mal zusammen. Normalerweise hat da jeder seinen eigenen Personal-Podcast oder sowas. Und dann gibt es da also spezial gemeinsam Folgen, dass man sich da unterhält. Finde ich auch sehr reizvoll. War immer klasse bisher. Der Uli bastelt, glaube ich, jetzt irgendwas mit einem Handy und versucht da reinzukommen. Jetzt sehe ich ihn auch gerade schon wieder auf dem Flur. Also wer mit dem Teamspeak auch nicht so vertraut ist, man landet zuerst im Flur und dann klickt ihr auf Raucherbalkon bzw. Night of the Pods. Ihr könnt aber auch erstmal in den Raucherbalkon direkt reingehen. Wir sehen euch dann, dass ihr da sind. Dann wird euch bestimmt einer von uns ansprechen. Dann kann man vielleicht kurz eine Art Vorgespräch machen. Und kurz bevor man dann dran ist, geht man dann in diesen Night of the Pods Raum. Und einer von unseren Administratoren, das dürften also Klaus und Hatti sein, die geben euch dann kurz vorher Talkpower. Und dann werdet ihr von einem der Moderatoren angesprochen. Ja, und dann kann es losgehen. So soll das laufen. So, jetzt schauen wir mal, was der Uli macht. Sehen tue ich ihn schon. Ja, vielleicht ist es jetzt besser. Ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt angemeldet mit dem Smartphone. Das müsste jetzt, weiß nicht, H+ oder irgend sowas sein. Und ja, sag mir mal, wie jetzt der Empfang ist. Also aktuell kann ich dich hören. Die Klangqualität ist nicht so toll, aber wichtig ist, dass man versteht, was du sagst. Und ich gehe jetzt gleich mal auf die Verbindungsinformationen und sehe, dass die wesentlich besser sind. Zwar noch nicht optimal, also wir haben jetzt so einen Ping von 100 Millisekunden. Ping heißt, dass das Signal so lang braucht. Ich bin da kein Experte, bis es beim anderen angekommen ist. Und mit einem Unterschied von 40 Millisekunden. Das ist aber eher schon brauchbar, würde ich sagen. Ja, okay, das ist schon mal etwas. Denn vielleicht nutzen wir dann bei der Sendung Sabines Smartphone, denn die hat jetzt einen neuen Telekom-Vertrag und hat LTE. Eine recht schnelle Datenverbindung und ich denke an, das wird damit wesentlich einfacher sein, wie jetzt der Kompromiss über unser Festnetz bzw. auch über meins, weil ich habe lustigerweise eine alte SIM-Karte im Telefon drin und die alte SIM-Karte kann lustigerweise kein LTE und sendet nur maximal auf H+ oder auf 3G und das wird wahrscheinlich auch den Unterschied ausmachen in der Geschwindigkeit. Also ich denke ja, letztendlich solltest du schon übers stabile Internet versuchen. Jetzt habe ich übrigens auch rausgekriegt, wie du deine Verbindungsinformationen selber abrufen kannst. Du gehst direkt auf deinen Namen hier, der Uli, gehst mit dem rechten Maustaste drauf und dann gehst du ganz unten auf Client Verbindungsinformationen. Kannst ja mal probieren, ob das geht. Schon gemacht, habe ich mir gerade angeschaut. Jetzt genau. Sehe ich das auch. Paketverluste und ja, okay. Da siehst gut. Du das alles und die wichtigen Werte, also Paketverlust im Idealfall 0%, das ist aber jetzt der Fall bei dir. Vorhin hatten wir hier 20%. Ah, okay. Das weiß ich, dass das ein wichtiger Wert ist und dann hast du eben weiter oben den Ping, der steht bei dir jetzt gerade bei 100, ja, jetzt wechselt er wieder knapp unter 100, aber bleibt so stabil, so auf 100 Millisekunden ungefähr. Das müsstest du auch sehen. Ja, genau, das kann ich erkennen. Na prima. Und da kannst du eigentlich auch, ohne dass du jetzt mit irgendjemand sprichst, nochmal in den nächsten Tagen, es kann sich ja auch sein, dass es, also ich habe die Erfahrung mit Teamspeak gemacht, am einen Tag ist mal super, am anderen Tag ist mal schlecht. Es ist die Frage, ob das nur an dir liegen muss oder auch an ganz anderen Faktoren, die man letztlich gar nicht beeinflussen kann. Ich habe da auch schon manchmal Verzweiflung. Ich mir vorstellen. Denn wir hatten ja schon mal zusammen aufgenommen und da hattest du damals ja, glaube ich, Ultraschall benutzt und das klappte ja echt super gut. Ja klar, also Ultraschall ist natürlich dann eine ganz andere Hausnummer und mit 2-3 Leuten ist das super. Aber für so eine Aktion wie Night of the Pods ist dieses Teamspeak eigentlich schon klasse, eben durch diese verschiedenen Räume, wo man reingehen kann und Vorgespräch und dann klickt man sich schnell dann runter in den Hauptraum. Das kriegst du mit Teamspeak so leger noch, mit Ultraschall noch nicht so leger hin. Aber eine feste Standleitung hat mit 2-3 Leuten Podcast macht, ist natürlich Studio Link schon eine ganz schicke Geschichte. Ja, okay. Letztes Mal habe ich ja den Einsatz ein bisschen verpasst, glaube ich. Und ich war bei uns auf der Seite drauf, auf so einem Radiomobil. Und dann gucke ich auf die Uhr und ich denke, naja, unsere Zeit ist angefangen, also weiß ich, 20.30 Uhr oder so. Und ich denke, komisch, keiner meldet sich bei mir. Und dann habe ich gesehen, ich war im ganz falschen Raum drin. Ja, gut zu wissen, dann gehen wir euch suchen. Genau, besser ist das. Von der Liste her, momentan habe ich ja gesehen, dass ich mit meinem Senf dazu Podcast, also da geht es um Audiokommentare, direkt vor euch bin. Dann wird wahrscheinlich einer von den anderen mal gucken, wo ihr seid. Und ja, dann können wir uns praktisch die Klinke in die Hand geben. Ist doch auch schön, freue ich mich schon drauf. Ja, genau, so werden wir das machen. Und jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert. Und ich habe, muss ich sagen, ich nehme auch hier drüber halt auch normalerweise nicht auf über unseren Raum, sondern wir nehmen halt so über das Smartphone, über eine App auf. Und so komme ich eigentlich wirklich nur bei Leiter auf Supports mal kurz hier rein, schaue mir die Pots-WG sonst immer mal wieder an, wenn ich hier abends hier auf dem Sofa sitze, ob jemand da ist. Und das war's auch schon. Ansonsten habe ich damit wenig Übung gehabt und das jetzt heute Morgen ist ein ganz guter Einstand wieder, um mal zu schauen, wie alles funktioniert. Genau, ich sehe ja, du hast ja da einen eigenen Raum, der ist auch offen, aber da gehst du eben rein und testest einfach. Du kannst ja auch selber den Aufnahmebutton noch drücken und dir das dann hinterher einfach auch nochmal anhören. Ja, genau, das werde ich dann mal nächsten Tage tun und ein bisschen Verbindung testen und mal ein oder anderes Smartphone und mal schauen, wo wir die beste Verbindung stabilst auch bekommen. Genau, also das habe ich ja mal aufgenommen. Ich habe jetzt mal eine halbe Stunde. Ich glaube, das reicht dann auch. Mach das dann jetzt auch gleich wieder aus und schau mal, ob es der Klaus senden mag. Wenn er es senden mag, dann hört ihr es alle draußen auf dem Raucherbalkon als Folge. Und wenn nicht, dann rede ich ja jetzt hier in den leeren Sack rein. Dann haben wir zwei uns einfach nur nett unterhalten. Aber ich denke, wenn wir schon einen Vormittag machen, immerhin sind wir zwei. Also das sind schon 100% ja. Mehr wie bisher. Ne? Na also, wird doch. Ja, also jetzt mache ich mal kurz die Aufnahme auf, verabschiede mich erstmal bei allen Hörern dieser Folge und dann hören wir uns alle bei Night of the Pots. Der Uli sagt bestimmt auch noch Ciao. Ja, tschüss und bis bald.